sind dicker als meine Beine. Okay, kann schon sein, dass ich ein bisschen übertreibe, aber ohne Scheiß, ich weiß, du schreist, wenn ich die Hoden zeig. Sie sind so schwer, sie helfen mir, dass ich am Boden bleib. Deine Eier sind nur totes Fleisch, meine sind groß und reif. Und darum sind die Hosen oben weit. Die beiden sind verantwortlich für Ebbe und Flut. So riesig, auch mit nur einem hätte ich genug. Also komm mir nicht mit Regeln wie so ein Schlaumeier. Auweia, ich glaub, du brauchst Eier. Kein Plan, wenn du mich fragst, woher ich meine hab. Ich tat, was ich tun musste und dann wuchsen sie mir eines Nachts. Denn das Schicksal hat viel zu oft auf mich eingeschlagen. Das brauch ich keinem zu sagen, das zeigen meine Narben. Bis jemand kam und zu mir sagte, du musst Eier haben. Entweder Eier oder Feierabend. Und wenn dieser Tag kommt, an dem ich wieder mal die Zweifel plan. Hilft kein Wein und kein Klagen, du musst Feier haben. Dieses Leben, erst Geisterbahn, dann Leichenwagen. Um die Scheiße zu ertragen, musst du Eier haben. Große Eier, dicke Eier. Mit zwei großen Medizinball-Eiern wächst sich's leichter. Dicke Eier, große Eier. Zwei Prachtstücke, darum ist die Hose breit. Yeah. Meine Eier sind dicker als meine Beine. Okay, es kann schon sein, dass ich ein bisschen übertreibe, aber ganz im Ernst, denn meine Eier sind vom anderen Stern. Können fast alles bis auf Ärger mit Finanzamt klären. Langes her, ich erinnere mich kaum. Kommt ihnen von Kindheit auf schon immer Vertrauen. Und weil Mädchen daran grapschen, waren sie stetig am Wachsen. Sie haben auf mich aufgepasst, machte jemand mal Faxen. Ey, glaub mir, Digga, du kommst ohne nicht weit. Hab die Kochonis dabei, deshalb die Hose ja breit. Hab so viele Zweifel gehabt, manche Zeiten waren tough. Doch wenn es wirklich mal drauf ankommt, kann war auch beide Verlass, ja. Denn du wirst konfrontiert mit Dingen, die nicht immer leicht sind. War kurz davor, die ganze Scheiße einfach hinzuschmeißen. Dass jemand kam und zu mir meinte, du musst Eier haben. Entweder Eier oder Feierabend. Und wenn dieser Tag kommt, an dem ich wieder mal die Zweifel plan. Hilft kein Wein und kein Klagen, du musst Feier haben. Dieses Leben, erst Geisterbahn, dann Leichenwagen. Um die Scheiße zu ertragen, musst du Eier haben. Große Eier, dicke Eier. Mit zwei großen Medizinball-Eiern wächst sich's leichter. Zwei Prachtstücke, darum ist die Hose frei. Yeah. Meine Eier sind so groß, ich hab schon O-Beine. Deine Eier sind zwei vollgepisste Klosteine. Zurück zu mir, ich ergreif meine Chance. Leb den Lifestyle gekonnt, mal sehen, wie weit ich noch komm. Ein Ei ist so groß wie ein Heißluftballon. Doch ich hab zwei und ich weiß, du bist beeindruckt davon. Du willst mal anfassen, okay, von mir aus aber ganz lassen. Weil diese Eier mich zum Mann machen. Und wenn dieser